Sie war die Quelle meines Lebens, ohne sie ist viel vergebens. Waren vom gleichen Gott geboren, haben alleine nur gefroren. Dieses ganz besondere Wesen ließ sich täglich von mir lesen. Ja, wir strahlen uns wie Liebe, denn Gelegenheit macht Liebe. Ihre Freundlichkeit gewesen, ließ sich aus Gesicht einlesen. Sie ließ Fröhlichkeit versprühen, ließ die Menschen neu erblühen. Keine lachte so wie sie, versprühte Schönheit, Harmonie. Ihre freundliche Gesinnung raubte Menschen die Besinnung. Sie ist fortgegangen und sie kommt auch nicht zurück. Hat alles Glück genommen, es fehlt mir jetzt ein Stück. Es fehlt ein Stück vom Glück. Alles war für uns bestimmt, wussten, dass die Zeit verrennt. Die Tage haben uns besiegt, uns in Sicherheit gewiegt. Es wird Gewohnheit, auch die schönste aller Schönheit. Und Gewohnheit war die Torheit, die da endet in der Leerheit. Sie ist fortgegangen und sie kommt auch nicht zurück. Hat alles Glück genommen, es fehlt mir jetzt ein Stück. Es fehlt ein Stück vom Glück. Heute bleibt mir nur die Frage, alle diese schönen Tage, wo sind sie geblieben, hat sich Liebe aufgerieben? Ich hab's selber nicht geglaubt, auch Gefühle werden geraubt, nur das Leben geht doch weiter, heute düster, morgen heiter.